Alltag aktuell, heute mit Markus Wolf am Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserer Sendung am Nachmittag. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, die heute wieder ihr Radio eingeschaltet haben und uns von zu Hause, aus ihrem Auto oder von ihrem Arbeitsplatz aus begleiten. Wer heute in der Stadt unterwegs ist, kann dem Dauerärger mit dem Stau entgegenwirken, wenn er bloß gewillt ist, auf alternative Fortbewegungsmittel umzusteigen. Zwar wird das Straßenbild nach wie vor von den Autos dominiert, doch zeigt sich zunehmend, dass viele Verkehrsteilnehmer bereits auf den eigenen Wagen verzichten. In Alltag aktuell geht es heute um klimafreundliche Mobilität ohne PKW bzw. ohne eigenen PKW. Können wir, liebe Hörer und Hörerinnen, in der nächsten Zukunft tatsächlich auf das Auto verzichten? Diese und weitere Fragen werde ich gleich dem Gast der heutigen Sendung, Herrn Professor Dr. Ingenieur Udo Jörgensson von der Universität Hamburg, stellen. Herzlich willkommen im Studio, Herr Jörgensson. Guten Tag. Herr Professor Jörgensson, Sie leiten den Lehrstuhl für Verkehrsplanung der Universität Hamburg und sind seit mehreren Jahren an der Entwicklung der theoretischen Konzepte für die Mobilität von morgen beteiligt. Nun eine Frage aus dem Alltag. Werden wir bald in autofreien Städten leben? Diese Frage kann ich leider nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten, denn dafür ist sie viel zu komplex. Ich denke aber, dass wir uns alle darüber einig sind, und davon zeugt übrigens auch die aktuelle Debatte in der Öffentlichkeit, dass sich unsere Einstellung zum Autofahren in den nächsten Jahren dramatisch ändern muss. Lassen Sie mich erstmal auf zwei Basisfakten hinweisen, um uns die Dimension des Problems ein bisschen genauer vor Augen zu führen. Erstens kommen heute bundesweit auf 1000 Einwohner etwa 700 Kraftfahrzeuge. Zweitens werden sie statistisch gesehen vielleicht etwa eine Stunde am Tag bewegt. Die restliche Zeit aber parken sie auf der Straße und belegen den sowieso schon knappen Raum. Im Endeffekt erleben wir heute in den Großstädten dadurch immer die gleichen Szenarien. Verstopfte Straßen, bedingt durch das höhere Verkehrsaufkommen eine steigende Anzahl an Unfällen, eine zunehmende Lärmbelästigung und eine immer schlechtere Luftqualität, die sich spürbar auf unsere Gesundheit auswirkt.